Hallo, ich bin Huxley. Und ich bin Mathe. Vorab ein paar Anmerkungen. Diese Episode klingt nicht ganz so gut, weil es ein bisschen Hintergrundgeräusche und Feedbacks gab. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu Angry Ink on the Line, ein Podcast, wo einige Leute zusammenkommen. To exchange thoughts and feelings on current events, as well as explore ideas and utopias in a judge-free and friendly environment. Willkommen bei Angry Ink on the Line, Episode 4. Heute sind wir nur zu zweit. Die Episode heißt Nature Strikes Back? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und wir wollen so ein bisschen über so das Bild von Natur und wie sich gerade Natur verhält in Bezug auf diese Pandemiesituation und den damit zusammenhängenden Shutdown und sowas. Darüber wollen wir ein bisschen diskutieren und vermutlich in einer etwas freieren Form, auch weil wir nur zu zweit sind. Trotzdem machen wir unsere Standardstruktur mit den anderen Segmenten und fangen deswegen erstmal mit einem kleinen Check-in an und fragen uns, wie es uns geht. Also Huxley, wie geht's dir? Mir geht's richtig gut. Ich war heute und gestern viel draußen und merke die Sonne noch im Gesicht. Und ich bin sehr entspannt und auch ehrlich gesagt sehr unvorbereitet. Deswegen wird's spannend, aber auch, ja. Ich nehme es sehr entspannt und freue mich auf das Gespräch gleich. Ja, cool. Ich war auch viel draußen die ganze Woche, aber auch am Wochenende und habe ein paar Leute getroffen, also zwei Leute. Und ich bin tatsächlich, glaube ich, ein bisschen mehr vorbereitet, weil mich das Thema interessiert und bin aber auch gespannt, wie es zu zweit so läuft mit der Dynamik. Ja, das wird wie so ein Interview. Also so habe ich mir das vorgestellt. Das ist mehr so interviewähnlich, weniger Gruppengespräch, deswegen ich bin auch gespannt auf die Dynamik. Genau, wir haben ja eigentlich noch das News-Segment Stuff that happened that we heard about, aber haben uns gerade eben darauf geeinigt, das vielleicht heute zu überspringen. Deswegen können wir auch gleich mit unserem Hauptthema beginnen. Also die Diskussionsfrage ist sozusagen jetzt Nature Strikes Back. Ich weiß nicht, ich würde vielleicht anfangen mit meiner Assoziation zu dem Thema oder mit der ersten Begegnung. So als dieses ganze, jetzt ist Covid-19-Pandemie geklärt von der WHO, als das so aufkam, gab es in meinem Umfeld irgendwie gehäuft so Reaktionen, die irgendwie so positiv waren in Bezug auf Treibhausemissionen. Dazu vielleicht kurz, in meinem Umfeld sind, würde ich sagen, tendenziell ein bisschen mehr Leute, die sich mit Umweltschutz beschäftigen oder mit Umweltwissenschaften. Und es gab dann halt erstmal immer so die Reaktion, ja, das ist voll cool. Ich habe gelesen, dass Chinas Emissionswerte sich total verringert haben. Und ich dachte an dem Punkt schon so, finde ich irgendwie krass kurz gedacht und interessiert mich irgendwie, wie sich das weiterentwickelt. Das war so das erste Erlebnis mit diesem, die Natur sucht sich jetzt ihren eigenen Weg und das ist voll gut und so Thema. Wie war das bei dir? Ich muss zugeben, ich glaube, ich gehöre auch ein bisschen zu diesen Leuten. Nicht, dass ich der Natur so Agency zuschreiben würde, aber ich glaube, ich hatte auch sehr schnell, vor allem als die ganzen Flüge gecancelt wurden, weil es ja, glaube ich, für viele in der Umweltbewegung auch zu einem krassen Symbol geworden ist. Flugzeuge und Flugscham und auch irgendwie so ein Thema, was vielen beschäftigt, ob man jetzt noch fliegen darf und ja. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, auch, also ich habe, glaube ich, auch sehr früh darüber nachgedacht und das auch vielleicht als positive Seite gesehen. Aber ja, das hat sich also mit der Zeit, wo ich mehr darüber nachgedacht habe und auch, dass es jetzt wahrscheinlich, also dass wir jetzt in einer anderen Phase sind, so dass jetzt auch diese ganzen Wirtschaftspakete jetzt kommen und Rede von Wirtschaftskrisen und Rezession, dass ich das auch nuancierter sehe. Aber ja, also ich würde mich vielleicht zu den Leuten zählen, die du gerade beschreibst. Ich würde mich schon auch teilweise zu diesen Leuten zählen, so ist nicht. No shame, aber Bei den Flugzeugen fand ich es irgendwie voll krass, weil irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo das die ersten Leute mir das gesagt haben, so ey, aber jetzt fallen voll viele Flüge aus, hatte ich halt gerade gelesen, dass am Anfang von dieser ganzen Phase, von dem Lockdown und so, halt ziemlich viele Flugzeuge leer geflogen sind. Und das war, glaube ich, für mich auch dann direkt ein guter Startpunkt, um das Ganze etwas kritischer zu betrachten, weil ich so dachte, das ist ja die übelste Perversion, dass jetzt halt Flugzeuge ohne Menschen drin fliegen, weil es zu dem Zeitpunkt irgendwie wirtschaftlich erschwinglicher war. Das hat mich irgendwie voll mitgenommen und, glaube ich, auch direkt so eine kritischere Haltung dazu einnehmen lassen. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Und weißt du, warum sie leer geflogen sind? Warum? Oder so fast leer, meinst du? Ich hatte einen Artikel gelesen, das ist halt jetzt auch schon ein paar Wochen her, und ich glaube, da ging es darum, dass die Landebahn oder sowas, also irgendwas in dem Betriebsablauf von Flughäfen, halt für die Airlines reserviert werden. Und wenn sie ihre Flüge absagen, dass sie dann diese Plätze irgendwie verlieren. Krass. Komische Vorstellung. Übel seltsam. Das ist sicherlich wirtschaftlich komplexer. Ich bin da leider irgendwie nicht so bewandert mit. Ja, aber ich meine, das ist halt viel Symbolik. Und man kann das auch, also ich finde es nicht verkehrt, Symbolik zu verwenden, weil ich glaube, das ist auch in der Politik oder im Aktivismus oder im Leben ist auch sehr hilfreich, Symbolik zu verwenden. Aber es kann halt auch ein bisschen in die Irre führen, so sehr auf einzelne, zum Beispiel nur auf Flugzeuge, sich zu fokussieren und dabei andere Sachen übersehen. Und ich meine, jetzt ist es ja schon so, dass der Flugverkehr halt krass zurückgegangen ist für diesen Zeitraum. Und das ist ja schon auch messbar. Also du hattest es gerade auch gesagt, ne, es gibt jetzt halt so Emissionswerte und die gehen schon zurück. So Luftverbesserungen in Indien, wo jetzt Leute irgendwie weniger Smog haben und deswegen den Himalaya sehen können und so. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass Luftverschmutzung halt teilweise, also die schwankt halt einfach relativ stark. Aber irgendwie was für mich so eine Grundaussage erstmal daran ist, ist halt so, dass es jetzt gerade so in dieser übel speziellen Phase, wo übelst viele Industrien runtergefahren sind, wo voll viele Leute sich weniger mobil verhalten. Und das ändert sich dann, glaube ich, wieder. Und ich habe so Angst davor, dass es dann halt so ein, wie heißt denn das? Rebound-Effekt heißt es, glaube ich. Wenn halt quasi alle Leute auf einmal wieder dürfen und dann alle überkompensieren und halt überall hinfahren und so. Und ich glaub, ja. Das ist so das, wo ich so denke, oh, das ist doch jetzt keine großartige Verbesserung. Jetzt kann man sich irgendwie als Politik halt irgendwie so den Stempel aufdrücken, wo wir haben die Klimaziele 2020 erfüllt, nur damit das dann wahrscheinlich, also das ist ja keine langfristige Sache. Das auf jeden Fall. Und ich meine, das mit der Wirtschaftskrise oder Rezession meinte ich, dass viele dieser Wirtschaftspakete oder wie man das nennt, diese Aufwendungen, die irgendwie die Wirtschaft wieder ankurbeln sollen, dass die wahrscheinlich, so wie ich die Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft vor allem kenne, wird das ja eben nicht in die Richtung, also das wird ja zu einer Verschlechterung der Klimakrise beitragen. Und deswegen ist auch meine Befürchtung, dass wir jetzt diesen Lockdown haben, dass wir jetzt eine Rezession oder sogar eine Depression erleben und dass in Reaktion darauf dann Sachen gemacht werden, die total gegen, also die Klimakrise verschlechtern. Und dass das auch so hingenommen wird, weil wenn Leute keine Arbeit haben, ist es sehr hart. Und das, ich denke dann, dass die Leute dann, also ja, das ist meine Angst, dass es dann als, dass das priorisiert wird und die Umwelt darunter leidet und das Klima. Ja, voll. Ich habe auch vorhin so einen Artikel gelesen, der auch genau das, glaube ich, nochmal ein bisschen anders ausgedrückt hat, wo es halt darum ging, welche Diskurse nehmen gerade wie viel Raum ein. Und einerseits so, ja, der Umweltdiskurs nimmt gerade so am Rande immer so ein bisschen als so positive Aufheiterungskomponente so einen Raum ein, so, hey, guck mal, hier sind Wildtiere in der Innenstadt von dieser Megacity. Aber das ist eigentlich mehr so ein Gimmick. Und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist dann wahrscheinlich das, was in den nächsten Monaten und Jahren dann wahrscheinlich eher den Diskurs vereinnahmen wird. So eine Arbeitslosigkeit, irgendwie soziale Maßnahmen. Und wahrscheinlich auch das Ankurbeln von Industrien, die jetzt nicht unbedingt umweltfreundlich handeln. Ja, also ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, dass das deutsche irgendein Automobilhersteller oder ein Verband von Automobilherstellern, dass sie irgendeine Unterstützung von der Politik fordern, um den Konsum von Autos in Deutschland zu unterstützen. Und das Doppelmoralische daran war, dass die das irgendwie so formuliert haben, ja, wir sollten jetzt diese Pandemie und diese wirtschaftliche Krise nutzen, um eine grüne Umstellung auf brennstoffeffizientere Autos voranzutreiben. Und dabei, also ich fand es einfach so offensichtlich, dass es ihnen darum geht, Geld zu verdienen und als Branche zu überleben. Und ich weiß jetzt nicht konkret zu diesem Hersteller, ob sie, also es war jetzt nicht explizit, dass Elektroautos gefördert werden sollten oder so. Es klang eher so, als sollten Autos generell günstiger sein. Und dann weißt du immer dieses, ja, ich will gar nicht so sehr Argumentationen reingehen, weil ich das wirklich Quatsch finde. Und ich fand das so, ja, so offensichtlich. Aber ich weiß nicht, ob das für alle so offensichtlich ist. Also du meinst jetzt so dieses Ding mit, Industrie muss sich retten, indem sie mehr produziert, das vielleicht ein bisschen grüner aussieht, aber dass es letztendlich auch um Autos geht, die halt konsumiert werden sollen. Also dass jetzt die angekurbelt werden müssen, damit sie mehr Autos verkaufen. Vielleicht auch in einer Phase, wo eigentlich mehr Leute weniger Geld haben. Ja, das auch. Das war ein sehr kurzer Artikel, aber ich vermute, dass die Logik, außer es geht um Elektroautos, was nochmal ein anderes Thema ist, aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sie argumentieren würden, es ist besser, wenn Leute ihre alten Autos gegen neuere austauschen, weil neue Autos generell brennstoffeffizienter sind und bessere Filterungssachen haben. Aber ich finde, das ist so, naja, es mag stimmen, aber es ist ja wirklich überhaupt keine Lösung. Es ist so für mich eher ein Rückschritt, dass Leute, also das ist so eine minimale Verbesserung und der Rohstoffverbrauch, ein neues Auto zu kaufen, in meinen Augen, ohne das berechnet zu haben, kann das nicht wirklich rechtfertigen. Also es ist für mich so nicht wirklich eine gute Antwort auf die Klimakrise, dass alle Leute einfach jetzt neue, tolle Autos kaufen. Ja, ist auf jeden Fall, finde ich, überhaupt keine Antwort auf die Klimakrise. Also es sei denn, man beantwortet irgendwie, weiß ich nicht, die Kritik einer Wachstumsgesellschaft mit Wachstum ist ja genau. Auch halt so völlig bescheuert. Das passt auch ganz gut zu den, also ich hatte so ein paar Artikel gelesen, die sich halt mit dieser Frage, bietet das diese Corona-Pandemie jetzt gerade eine Chance für den umweltfreundlichen gesellschaftlichen Wandel beschäftigt haben. Und die waren halt auch mehr oder weniger reflektiert. Einige waren halt auf der Ebene von voll gut, jetzt haben wir endlich mal einen Moment, wo halt staatliche Autoritäten krass durchgreifen und Industrien regulieren und dadurch halt weniger emittiert wird und allgemein weniger produziert wird und dadurch weniger auch konsumiert wird. Ne, das haben wir jetzt ja eigentlich besprochen. Das ist ja erstens keine Lösung, weil es nicht als Umweltmaßnahmen geplant ist und es ist halt auch nicht langfristig denkbar und vor allem ändert es halt nichts an der Umweltschädlichkeit dieser Industrien. Also es ändert halt nichts daran, dass die Produktion von Autos irgendwie krass viel Rohstoffe frisst und dass man am Ende so fossile Brennstoffe verbrennt mit den Teilen. Das wird halt nicht geändert. Genau, und da war halt auch für mich dann die Schlussfolgerung, als ich gelesen habe, nach wie vor muss irgendwie die Frage nach Umweltfreundlichkeit und auch nach Umweltgerechtigkeit halt einzeln beantwortet werden. Und zwar, indem man halt Produktionsabläufe verändert, effizienter macht, gleichzeitig auch Konsum insgesamt einschränkt und so, aber halt als gezielte Umweltmaßnahme und nicht als irgendwie staatliche Einschränkungsmaßnahme wegen einer Epidemie oder Pandemie. Und auch nicht, also ich bin auch sehr skeptisch zu grünes Wachstum. Den Begriff gibt es gefühlt schon lange und der hat sich nicht wirklich bewiesen, dass das geht. Also so grüne Umstellung und Wirtschaftswachstum, das ist für mich einfach ja nicht vereinbar. Es ist auch ein Thema, was ich voll spannend finde, dieses ganze Postwachstumsgesellschaft, aber ich kenne mich damit auch nicht so krass gut aus und habe irgendwie das Gefühl, dass halt Leute einfach das nicht wahrhaben wollen, dass wir nun mal in einer Gesellschaft leben, die nicht weiter wachsen kann. Und das ist halt trotzdem sowas wie so diese, so, Wirtschaftsbegriffe, heißt das Konjunktur? Wirtschaftswachstum, heißt das so? Ja, also es gibt Hochkonjunktur und Tiefkonjunktur. Konjunktur ist, glaube ich, ja, ist auch ein bisschen schwammig eigentlich, ist, glaube ich, so die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Und Hochkonjunktur ist dann sozusagen ein Wirtschaftswachstum? Ja, genau. Und eine Rezession ist, wenn das so runtergeht und dann hat man ein Konjunkturtief. Ich weiß gar nicht, ob ich die Begriffe richtig verwende, aber so verwende ich sie. Klingt ganz logisch eigentlich für mich. Und das finde ich, ich glaube, Leute können sich von diesem Modell nicht verabschieden so. Und deswegen versuchen sie dann sowas wie grünes Wirtschaftswachstum. Und ich denke, also das ist ja nicht nur ein Modell, sondern das ist irgendwie das Modell, worauf alle unsere wirtschaftlichen Modelle basieren und auch unsere, also nicht nur Modell im mathematischen Sinne, sondern auch gedanklich einfach unser Weltbildsmodell, worauf alles andere sich bezieht, mehr oder weniger bewusst. Und ich glaube, deswegen ist es, wenn man das in Frage stellt, dann muss man ganz viel in Frage stellen. Das anzuerkennen ist, glaube ich, erstmal eine grundsätzliche Grundlage für eine umweltfreundlichere Produktionsweise und Konsumweise. So. Aber es ist, ja, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, aber auch nur ein bisschen mit Postwachstum und so Kosttheorie. Und ich glaube, es gibt da auch sehr verschiedene Ansätze, die auch, also ich glaube, es ist auch ein sehr breites Feld. Ja, auf jeden Fall. Aber fände ich gerade, wäre vielleicht auch wieder was, was man sich noch, wo ich mich nochmal drin vertiefen könnte oder so. Aber das wollen wir jetzt nicht machen. Nee, vielleicht nicht jetzt. Ja, jedenfalls, das war irgendwie so, das ist so ein Themenkomplex für mich, der so aus diesem ganzen Nachrichtenkomplex über wie sich die Natur so verhält, im Moment in Reaktion auf diesen Lockdown, was da so aufgeploppt ist in meinem Kopf. Ja, und gleichzeitig finde ich das auch schön. Also ich finde es auch in dem Wissen, dass es nur ein kurzfristiger Effekt ist, finde ich es trotzdem ein interessantes Experiment oder nicht Experiment, weil das ist ja nicht von, naja. Ich finde es trotzdem sehr wichtig, das auch zu beobachten und das auch festzuhalten, was das gerade mit unserer Umwelt macht und was es mit der Luftqualität macht, weil das für mich Hoffnung macht. Also nicht, ich weiß, ja, Hoffnung. Es könnte auch motivieren, glaube ich, Sachen langfristig zu ändern. Ja, kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, es ist auch irgendwie einfach so ein menschliches Grundbedürfnis, vielleicht so positive Sachen abzugewinnen irgendwie. Ja, das stelle ich bei mir auf jeden Fall fest, dass ich immer so nach positiven Effekten suche, weil es einfach auch für die eigene Hoffnung und für die Perspektive einfach hilft. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist sehr menschlich. Ja, voll. Ich muss sagen, ich habe da vielleicht dann einen eher pessimistischen Ausblick so, aber ich würde ihn trotzdem kurz teilen. Ich hatte das irgendwie vorhin gelesen und fand es, das hat so ein bisschen auch meinen Gedanken entsprochen. Nämlich halt genau, dass dieses, ja, ich finde es auch spannend zu sehen, dass die Feinstaubkonzentration runtergeht. Das ist schon cool, aber was da halt dann dranhängt politisch halt, dass das abhängt von so ziemlich autoritären Maßnahmen, finde ich wiederum krass. Und ich hatte in dem Zusammenhang so einen Text gelesen, der irgendwie Bezug genommen hat zum sogenannten Kriegssozialismus. Und jetzt bin ich ja auch überhaupt keine Geschichtsexpertin oder so. Aber ich fand es spannend, dass anscheinend im Ersten Weltkrieg die ganze Kriegsindustrie halt total gesteuert wurde auch und halt auch, dass die einzige, so die Hauptindustrie war, also halt Waffen und sowas, halt alles, was jetzt wahrscheinlich systemrelevant genannt werden würde, war halt irgendwie kriegsrelevant und wurde krass gefördert und alles andere runtergefahren. Und das ist halt irgendwie, das wurde Kriegssozialismus anscheinend genannt. Weißt du darüber irgendwas zufällig? Also ich habe den Artikel überflogen und ich hab den Begriff zum ersten Mal gehört und ich war auch sehr überrascht. Also ich war, glaube ich, weniger überrascht von der Tatsache, dass es so staatlich gesteuert war, weil ich glaube, früher war diese Stadt-Wirtschaft-Aufteilung viel, viel schwammiger, als sie jetzt dargestellt wird im Neoliberalismus. Und also als ich das gelesen habe, ich konnte überhaupt nicht glauben, dass das Sozialismus genannt wurde, weil es für mich, also ich war überrascht, dass es unter diesem Begriff gefasst wurde. Aber Begriffe ändern sich auch, das ist ja auch 100 Jahre her. Ja, beziehungsweise ist halt der Nationalsozialismus halt auch Sozialismus. mit dem schönen Zusatz national und es war halt Faschismus. So. Das stimmt. Diese Verknüpfung hatte ich gerade nicht gemacht. Also ich wusste das schon generell. Aber ja, das stimmt. Es ist halt auch irgendwie immer voll spannend, wie mit Wörtern umgegangen wird. So, ne? Auf jeden Fall in diesem Artikel wurden da so Parallelen gezogen und auch zu irgendwie so frühem Staatskapitalismus in der UdSSR unter Lenin, wo halt auch ganz viel wirtschaftlich staatlich gesteuert wurde und es auch eher ein Kapitalismus war, der dann so irgendwie in die Beginn des Sozialismus integriert wurde. Fand ich auf jeden Fall total spannend und halt auch irgendwie interessant, weil wenn man sich so mit Forderungen beschäftigt, die auf die Umwelt ausgerichtet sind und die irgendwie aus Bündnissen kommen, die für Umweltgerechtigkeit und Klimaschutz kämpfen, dann hat man ziemlich oft auch so, oder ist mir oft passiert, dass in Diskussionen halt so aufkam, wir brauchen aber mehr staatliche Regulierung und wir brauchen mehr staatliche Autorität. Und das haben wir halt jetzt gerade, nicht in Bezug auf Umwelt, aber in Bezug auf Produktion. Und keine Ahnung, natürlich sinkt halt der Feinstaubgehalt, wenn halt viel weniger produziert wird. Aber für mich ist halt dieser Aspekt der krassen staatlichen Autoritäten ein heftiges Problem. So. Und da stellt sich für mich schon die Frage, inwiefern kann das eigentlich funktionieren, ohne so eine staatliche Instanz zu haben, die halt so viel entscheidet und die meinetwegen sagt, okay, ihr müsst halt eure Emissionen senken, sonst werdet ihr halt dicht gemacht. So. Ja, ich habe den auch gelesen. Das ist tatsächlich etwas, mir schwerfällt, zu sagen, wie CO2-Reduktion und Dezentralismus und Anarchismus so zusammengehen sollen, weil es halt, ja, also, ich verstehe beide Seiten irgendwie. Also ich verstehe das Argument, dass es eine Instanz braucht, die erstmal, ja, Ich glaube, vielleicht kann es auch einfach nicht in dem System funktionieren, in dem wir leben. Kann halt auch sein, ne? Zum Beispiel gestern bin ich mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren, durch Berlin. Und obwohl es eigentlich viel weniger Autos auf der Straße gab, anscheinend normalerweise, war ich richtig angepisst von den Autos um mich herum und auch generell, also wie die Stadt aufgebaut ist, dass die so autofreundlich gebaut ist, dass es diese Riesenstraßen gibt und dass es unmöglich ist, an manchen Stellen die Straße mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu überqueren und dass es manchmal nach Diesel riecht und dass ich das Gefühl habe, dass die Luft schlecht ist und dass es so keinen Umweg gibt und vielleicht auch jetzt durch die Pandemie und weil ich keine öffentlichen Verkehrsmittel nehmen will, dass es sich anders anfühlt, weil es nicht mehr so freiwillig ist, sondern ich muss, wenn ich da hin will, von A nach B, dann muss ich halt mit dem Fahrrad fahren, weil ich kein Auto habe und weil ich nicht in öffentliche Verkehrsmittel setzen will. Und dann wurde ich einfach von den Autos genervt, weil die so, naja, nicht von den Autos, aber ich finde es so ungerecht und so unsinnig, dass sie einfach Luft verpesten dürfen. Und ich muss diese Luft einatmen. Und irgendwie ist das so in unserer Gesellschaft, ist das so akzeptiert. Und gelesen, es sterben jährlich in Europa 400.000 Menschen an Luftverschmutzung. Und dazu gehört ja ganz viele Sachen, nicht nur Autoverkehr. Aber es ist trotzdem, ich glaube, gerade in dieser Pandemie mit diesen Maßnahmen, wo viel aufgefordert wird, Solidarität zu zeigen und Rücksicht auf andere zu nehmen, da fällt es mir, glaube ich, besonders auf, dass private Autos einfach für mich ein Symbol des Egoismus sind, weil du kommst halt schnell von A nach B, du bist relativ geschützt, auch gegen die schlechte Luft, auch nicht komplett, aber... Und andere Radfahrende oder zu Fuß gehende Menschen sind dem einfach ausgesetzt und können nichts machen. Wir können Masken tragen, aber wir haben sonst keine Mittel. Und das macht mich jedes Mal wütend, weil es sich so ungerecht anfühlt und weil ich mich so machtlos fühle. Ich finde, es gehört ja dann alles so zur Verkehrswende und das ist ja ein Kampf, der auch schon echt lange geht. Und für den sich auch wirklich viele Leute einsetzen. Jetzt gerade meinte ich irgendwie, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass in dem System, in dem wir leben, was halt irgendwie so Kapitalismus ist und nicht unbedingt umweltfreundlich und nicht unbedingt auch auf das Wohl aller Menschen ausgerichtet, jedenfalls nicht in der Umsetzung. Aber dass ich mir da halt eine umweltfreundliche Wirtschaft nicht vorstellen kann, aber sowas wie die Verkehrswende könnte ich mir halt schon vorstellen. Das hängt einfach so krass an dieser Autolobby, so wie ich es jetzt verstehe. Und das ist auf jeden Fall frustrierend und vor allem auch, weil der Kampf dafür schon so lange stattfindet irgendwie. Und ich meine, Autos sind ja auch relativ neu. Also, ja, ich weiß nicht. Geht so ich neu, ne? Ja, aber diese autofreundliche Städte, das meine ich nur. Das war ja wirklich eine bewusste Entscheidung, die Städte so zu bauen. Ich sage nicht damit, dass alle breite Straßen nur für Autos gebaut sind, aber es sind schon viele Städte so konzipiert worden, dass es vor allem in den USA, aber ich glaube auch in Europa, dass Leute halt in den Suburbs mit leben und mit dem Auto zur Arbeit fahren und dass man halt genug Infrastruktur dafür geben. Jetzt müssen wir mit den Konsequenzen leben. Ja, voll. Müssen wir auch schon lange. Und ich meine, es sei ja sogar zwischenzeitlich, glaube ich, teilweise noch krasser, was so Bleiwerte und so anging, weil da halt das Benzin noch dreckiger war oder die Filter schlechter, aber jetzt sind es halt einfach auch viel mehr Menschen und viel mehr Autos und FahrradfahrerInnen haben halt nicht so die krasse Lobby, würde ich sagen, ne? Nee. Und das ist auch so ein Ding, das fände ich irgendwie allgemein für mich persönlich schön, aber auch, glaube ich, nicht so richtig erreichbar in Bezug auf Umweltschutz und allgemein in Bezug auf eine Betrachtung von Zuständen, in denen wir leben, halt so diese wirtschaftlichen Zusammenhänge einfach irgendwie nochmal mehr zu verstehen. Aber es fällt mir unglaublich schwer. Ich glaube, das ist komplex, aber ich glaube, was will ich sagen? Ich glaube, es wird auch absichtlich verheimlicht. Nicht nur der Öffentlichkeit gegenüber, sondern auch so aus Konkurrenzschutz und auch einfach Lobbyismus und Korruption. Also ich glaube, da passieren auch viele Sachen, die einfach nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Also es ist halt nicht nicht so salonfähig. Ja, also es gibt halt, es ist halt in deren Interesse, dass die meisten Leute das nicht mitbekommen. Auf jeden Fall. Ich habe Bock, einen relativ heftigen Themenwechsel zu machen. Würdest du da mitziehen? Ja, sehr gerne. Ich habe diese Woche so verschiedene Inputs gehabt, die ich irgendwie spannend fand. Das eine war, ich habe einen Artikel gelesen im Le Monde Diplomatique, den ich leider nicht verlinken kann, weil das ist in der Papierausgabe. Da ging es darum, woher dieses Coronavirus, also dieses SARS-CoV-2-Virus, woher das kommt. Das ist ja auch schon länger eine Diskussion. Und das hat viel, finde ich, mit diesem Nature Strikes Back-Thema zu tun, was wir diskutieren wollen. Und das andere Thema, was ich auch noch habe, Verschwörungstheorien, die auch teilweise so an diesem Naturthema sich aufhängen. Hättest du Bock, über Sachen davon zu reden? Ja, voll. Ich hoffe, es hat jetzt nicht so diesen Interviewcharakter, weil das will ich eigentlich vermeiden. Ich würde einfach mal kurz diesen Artikel zusammenfassen und dann hätte ich Bock, über so dieses Verständnis von Natur und was ist Natur und sowas zu reden. Und es sind ziemlich viele Umweltbegriffe, aber ich hoffe, dass ich es irgendwie gut erklärt kriege. Ja. Genau, also dieser Artikel im Le Monde Diplomatique, den fand ich in der Hinsicht gut, als dass der irgendwie ziemlich viele Themenfelder aufgemacht hat. Und ich hatte in den letzten Wochen öfter mal sowas gelesen, aber der hat es irgendwie richtig gut zusammengefasst und auch nochmal so voll interessante Hintergrundfakten zu anderen Viruspandemien gegeben. Und es ging halt so um die Herkunft von Viren, wie Viren, die eigentlich von Tieren kommen, sich auf Menschen übertragen, was es da für Wege gibt. Und das ist halt so ein Punkt, der auch gerade viel diskutiert wird, ist so dieses Lebensraumzerstörung, also das sind irgendwie 70% oder so. Ja, 70% aller Viren, die für Menschen in den letzten Jahren irgendwie so sehr gefährlich wurden, kommen eigentlich von Wildtieren, ist die Statistik. Und die können quasi von diesen Wildtieren, für die sie nicht unbedingt schädlich sind, auf Menschen übergehen, für die sie dann schädlich werden. Viren sind ja so wirtsabhängig und für die Tiere, mit denen haben sie quasi eher eine Koexistenz und für Menschen werden sie dann irgendwie gefährlich. Und da ist halt eine so eine These, dass halt, und die finde ich auch gut nachvollziehbar, dass durch diese fortschreitende Globalisierung und Lebensraumzerstörung, sowas wie Regenwaldabholzung und so, einfach mehr Kontakt zwischen Wildtieren und Menschen entsteht, weil die Wildtiere irgendwo hin müssen, ne? Und dadurch, dass auch die Menschen diesen eigentlich ungestörteren Naturräumen immer näher kommen, gibt es einfach mehr Kontakt. Das war so eine These. Und ich fand in dem Zusammenhang voll gut den Hinweis in diesem Artikel darauf, dass das auch mit Kolonialisierung zusammenhängt, weil oft diese Habitatzerstörung in den entsprechenden Ländern mit zum Beispiel Regenwaldvorkommen, ja, Urwaldvorkommen generell, dadurch begonnen wurde, dass da irgendwelche Europäer mit ihrer Kolonisierung angefangen haben. Und da kann ich auch kurz ein Beispiel nennen. Zum Beispiel Cholera. Ein bisschen ist jetzt hier so leichter Fact-Check-Style. Ich hoffe, das geht klar. Ich finde es voll spannend. Da wurde genannt, dass Cholera, was 7 Pandemien verursacht hat, auch eine krasse Zahl irgendwie. Das kommt aus Wasserbakterien, die in der Region von Bangladesch vorkommen. Und da haben halt Briten Mangrovenwälder abgeholzt. Ich wollte kurz nochmal den Zeitraum von den Briten nachgucken. Aber ich wollte übrigens sagen, das ist voll cool, dass du das anbringst, weil das war so ziemlich der Artikel, den können wir dann verlinken, den ich ganz am Anfang verlinkt habe. Also da stand nicht das mit Cholera, aber da geht es zum Beispiel um Ebola und das ist genau eine ähnliche Geschichte wie jetzt Coronavirus. Die war auch in diesem Le Monde-Artikel erwähnt. Ich habe den gerade vor mir und bin unglaublich überfordert mit so vielen Zahlen, deswegen kurz Timeout. Ich würde das aber gerne anbringen, weil ich es immer cool finde, so eine Fakten zu checken. Aber das kommt auch gut, ne? Ich hatte diese Woche zufällig eine Begegnung mit einer Verschwörungstheoretikerin oder einer, ja, vielleicht anders, aber einer Person, die viele Verschwörungstheorien ins Gespräch eingebracht hat und die halt meinte, das kommt alles aus dem Labor. Und dann dachte ich so, scheiße, Mann. Was kann ich denn darauf antworten, außer es gibt WissenschaftlerInnen, die sich mit Virologie auseinandersetzen. Und da habe ich halt ein paar Beispiele aus diesem Artikel gebracht, irgendwie zum Beispiel für HIV und Ebola und Cholera. Und die hatten jetzt einfach halt nicht geglaubt, ne? Und das war irgendwie so ein krasser Moment. Ich habe eine Stunde mit der geredet, also zwangsweise irgendwie. Und das finde ich auch interessant, so dieses, woher das kommt. Ich bekomme aus irgendeinem Grund, wir wissen nicht so genau warum, aber wir bekommen immer wieder Zeitungen in unserem Briefkasten geliefert, obwohl wir kein Abo haben. Und es sind immer unterschiedliche. Und gestern war es Berliner Kurier oder irgendein so ein, wie sagt man, ein Polaroid-Format, also eher so a Tabloid. Boulevardzeitung heißt es, glaube ich. Boulevardzeitung, genau. Da war die Headline, also die Vorderseite: Schlimmer Verdacht gegen dieses China-Labor. Und dann irgendein so schlechtes Bild von irgendeinem Gebäude. Und ich war sehr neugierig, weil es so, das soll ja auch neugierig machen, das ist ja so, ja, so gedacht. Das war eben irgendwie ein Rapport aus den USA über dieses Labor in Wuhan, in der Nähe von diesem Markt, wo das Virus auf einen Menschen übersprungen sei zum ersten Mal. Genau, dass es irgendwie aus dem Labor stammt. Aber in dem Artikel, so wie ich das verstanden habe, wurde überhaupt nicht impliziert, dass diese Forscher und Forscherinnen das Virus kreiert hätten, sondern dass sie Fledermäuse oder Pauline, also irgendwelche Tiere, untersucht haben und irgendwas mit Viren gemacht haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was man so in einem Labor macht. Der Beweis war wirklich schwach, fand ich, für die Überschrift, aber so ist das immer bei Boulevardzeitungen. Und zweitens war ich so, ja, aber es kommt ja trotzdem von den Fledermäusen. Also es ist doch irgendwie auch, naja, nicht vollkommen egal, aber ich finde es jetzt nicht so wichtig, ob das jetzt ein Unfall in diesem Labor war, dass es auf einen Menschen übertragen wurde oder ob das auf diesem Markt passiert ist. Finde ich auch voll cool, dass du das anbringst, dieses Thema, weil diese Überschrift allein schon zeigt halt nochmal ein ganz anderes Problem auf, nämlich Nationalismus so und Xenophobie und Rassismus, der einfach in dieser ganzen Sache irgendwie krassen Aufwand kriegt. Ich meine, die spanische Grippe heißt spanische Grippe und ist aber gar nicht in Spanien entstanden, sondern in den USA. Und das ist so cool mit der spanischen Grippe, dass es einfach da war, weil da die Pressefreiheit ein bisschen lockerer war für den historischen Kontext und dass es deswegen überhaupt berichtet wurde, dass da Leute krank geworden sind. Es ist so irgendwie voll kontraintuitiv. Ja, und halt auch irgendwie voll heftig, finde ich, weil ich meine, das war eine Pandemie und die heißt jetzt spanische Grippe und allein irgendwie einen Virus oder einen Krankheitserreger irgendwie nach einer Nationalität zu benennen, ist halt total absurd, weil natürlich ist dem Pathogen völlig egal, wo es sich befindet, so mehr oder weniger, vor allem welcher Nationalstaat das ist. Also da ist zum Glück auch viel darüber gesprochen und geschrieben worden, auch in Mainstream-Medien, diesen Rassismus gegenüber Chinesen, Chinesinnen, aber generell Leute aus Asien in Verbindung mit der Pandemie. Und fand es auch in diesem Beispiel mit dem Artikel, fand ich das auch komisch. Also vor allem fand ich das Wort China-Bohr, habe ich mich erstmal so gewundert, was heißt das? Du würdest ja auch niemals sagen, ein Deutschland-Labor in Deutschland. Oder ist so, ich finde, das war so richtig Othering-mäßig, anstelle zu schreiben, keine Ahnung, Labor in China oder einfach Labor. Das war so entscheidend, dass es ein China-Labor war, dass es unbedingt so ein zusammengesetztes Wort sein muss. Ja, das ist halt auch in deutscher Sprache halt ganz gut möglich, einfach irgendwelche Wörter zusammenzubringen, als ein Wort zu verkaufen und dann damit schön seinen Rassismus irgendwie zu befördern. Dazu fällt mir ein, ich bin irgendwo auf so irgendwas mit Yellow Plague oder sowas gestoßen, aber jetzt erinnere ich mich nicht mehr, wo das war. Ich fand das richtig ekelhaft. Da hat dieses Naturthema diese Woche halt bei mir auch deswegen so Raum eingenommen, weil ich eben diese Verschwörungstheorie Konfrontation hatte auf Arbeit und habe in dem Zusammenhang so ein bisschen über Umweltbewegung und Ökofaschismus und sowas nachgedacht. Ich finde es sehr spannend. Ich habe zu diesem Thema Verschwörungstheorien gab es in einer dieser Zeitungen, die wir einfach so bekommen haben, gab es eine ganz interessante Auflistung, also so einen großen, fast eine Seite Artikel mit so ganz kurzen verschiedenen Verschwörungstheorien, also verschiedene Verschwörungstheorien / Erklärungen für die Corona-Pandemie. Und ich fand es ganz gut, das so nebeneinander aufgelistet zu sehen, dass es so offensichtlich war, dass man einfach alles Mögliche da reinlesen kann. Und es ging natürlich von so christliche, messianische oder so apokalyptische Vorstellungen, dass es jetzt die Strafe wäre für zum Beispiel in den USA, dass es die Strafe für irgendwelche Abtreibungsgesetze wäre, die Strafe Gottes natürlich, oder ja, das war jetzt wirklich eine Bandbreite an schrägen Erklärungsansätzen. Und ich glaube, was bei mir bei dem Thema vor allem so eine auch schon durchaus emotionale Antwort verursacht hat, ist, dass ich halt, darüber habe ich auch vorhin mich total lange mit Zoe unterhalten, die ich vorhin echt getroffen habe, dass ich halt den Startpunkt von diesen ganzen Theorien teilweise auch so bei Linksökos sehe und das dann manchmal so Sachen annimmt, wie also so Aussagen sind wie, naja, aber es sind halt eh zu viele Menschen und jetzt reguliert sich das wieder mehr natürlich wegen der Viruspandemie. Und sowas, finde ich, ist schon mal ein guter Entryway für so einen komischen, halt so ein, die menschliche Population wird gereinigt und so, da fängt es schon an. Und das kann ich irgendwie, habe ich jetzt auch bei ein paar Leuten beobachtet, die ich jetzt nicht unbedingt in so ein Verschwörungstheorie-Spektrum einordnen würde. Und ich habe auch irgendwie so einen Artikel gelesen, so, die Corona-Pandemie ist eine Warnung. Und außerdem hatten wir ja noch so viele andere Desaster, gerade so global, halt irgendwie Waldbrände in Australien und irgendwie Heuschreckenplage in Kenia, die irgendwie die krasseste war seit 70 Jahren und so. Und das ist alles eine Warnung für was eigentlich? Also dafür, dass wir halt irgendwie viele Menschen sind auf dieser Erde und halt irgendwie alles vollbauen und halt irgendwie überall krasse Industrie haben. Ja, okay. Und der nächste Schritt ist dann halt, das ist die Warnung für Abtreibungsgesetze oder für, was weiß ich, dafür, dass die Grenzen offen sind. Also das ist echt so eine krasse Brandweite. Genau. Ja, generell wollte ich zu diesem Überbevölkerungstheorie sagen, dass ich da auch einen rassistischen Unterton sehe, weil es meistens darum geht, dass Menschen im globalen Süden zu viele Kinder bekommen. Natürlich verbrauchen mehr Menschen mehr Ressourcen, aber ich finde das sehr problematisch. Und ich finde auch den Gedanken, so jetzt wäre das Maximum erreicht. Ein bisschen dieses das Boot ist voll Argument, nur global gesehen, fand ich immer so sehr strange, weil wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung von der Menschheit anguckt, ist es ja wirklich extrem, wie, das ist nicht exponentiell, oder ist das auch logarithmisch? Das ist ja fast wie so eine logarithmische Kurve, eine logarithmische Entwicklung. Also damit meine ich, dass es anfangs sehr langsam, sehr, sehr, sehr langsam gestiegen ist und dann eben irgendwann, dass es so richtig schnell ging und dann immer schneller. Und dass wir uns gerade in dieser Entwicklung befinden. Aber gleichzeitig finde ich, wenn man das in einer großen Perspektive anschaut, wie können wir jetzt sagen, ja, ja, die Grenze erreicht. Jetzt ist die Erde voll und jede zusätzliche Person stellt dann Überbevölkerung dar. Das fand ich immer ein bisschen arbiträr. Und es ist klar, dass wir zu viele Ressourcen verbrauchen, dass wir zu viel Treibhausgase ausstoßen und so weiter. Das ist halt das Problem. Und wenn wir das alle machen oder so unter dem Strich machen, dann ist es natürlich, wird es natürlich schwieriger, je mehr Menschen auf der Erde sind. Aber das Problem ist nicht die Menschen, sondern unsere Lebensweise. Und das meine ich, dass es so einen rassistischen Unterton hat, weil es so wieder diese Schuldzuweisung und das wirklich so auch nach außen verlagert wird. So die Leute da unten oder da drüben, die haben halt so viele Kinder und es ist auch so paternalistisch, so, ja, die wissen halt nicht, wie ihre Familie planen können oder ist, glaube ich, auch wirklich ein großes Thema. Aber ich wollte nur sagen, ich finde Überbevölkerungstheorie generell problematisch. Ich stimme dir komplett zu, dass das inhärent irgendwie total rassistisch ist. Vor allem finde ich da auch einfach wichtig zu sagen, ja, es gibt halt Ressourcenknappheit, aber Menschen in Mitteleuropa und den USA verbrauchen halt überdurchschnittlich viele Ressourcen, während halt Menschen im globalen Süden im Durchschnitt viel weniger Ressourcen verbrauchen, als ihnen quasi zusteht, wenn man den Durchschnitt anhand der globalen Kapazität errechnet. Was ich da anschließen würde, was du meintest mit diesem logistischen Wachstum, also jetzt gerade wegen der Pandemie haben wir ja wahrscheinlich alle nochmal das exponentielle Wachstum verinnerlicht, weil das jetzt viel erklärt wurde. Und wenn man sich ökologische Populationsmodelle anguckt, also sich anguckt, wie verhält sich irgendwie eine Tierart als Gruppe, also eine Population von Tieren in einem bestimmten Lebensraum, dann gibt es da auch so verschiedene Wachstumsmodelle und das, was man auch so in der Schule vielleicht lernt oder gelernt hat oder auch, wenn man sich sowas ein bisschen mehr anguckt, ist dieses logistische Wachstum und das beinhaltet so ein bisschen, dass es eine Kapazitätsgrenze gibt und ich glaube, das ist viel, was so ein bisschen übertragen wird in diese Überbevölkerungsdebatte. Nur du sagst halt, okay, du guckst dir eine Population an, was weiß ich, Elefanten oder so. Und du sagst, diese Elefanten brauchen halt eine bestimmte Menge an Ressourcen, um zu überleben. Und die Population der Elefanten wächst so lange an, bis irgendwann diese Kapazitätsgrenze erreicht ist. Da nähert sie sich dann an, weil es gibt in diesem Areal nur eine bestimmte Ressourcenmenge für eine bestimmte Anzahl von Elefanten. War das okay erklärt? Ich finde das so lustig, weil das habe ich auch an der Uni gelernt. Und das heißt Malthusian Trap von Thomas Malthus. So, das ist ziemlich alt. Und das ist genau das, so Populationen steigen logarithmisch oder exponentiell, was auch immer, mehr als linear an. Aber irgendwie war es eine Theorie, dass Ressourcen nur linear steigen können. Aber ich finde, dass das besser erklärt. Also das ist der Sinn dahinter. Und deswegen kommt es dann zu, wie war der Begriff? Malthusian Trap. Und dann kommt es irgendwie zu so, kommt es dann zu Katastrophen oder das ist so die Theorie oder dann kommt Hungersnot oder Epidemien oder so und dann wird die Population natürlich reguliert. Also ich denke mal, da gibt es auch verschiedene Modelle, dieses malthusianische Modell, da hatte ich halt nur mal das Wort gelesen und kannte das nicht, aber also es gibt halt so verschiedene Modelle dafür und dann ist halt, glaube ich, hier der entscheidende Punkt und das ist auch für mich der entscheidende Punkt in dieser ganzen Ökodebatte, dass halt was von Umweltwissenschaften beobachtet wurde, an natürlichen Populationen 1:1 oder mehr oder weniger 1:1 auf den Menschen übertragen wird. Und das erinnert mich einfach erstens voll an so Sozialdarwinismus und sowas. Und zweitens funktioniert es auch nicht. Ne? Also klar, der Mensch ist ein Lebewesen und auch Teil also von einem Ökosystem. Aber gleichzeitig leben wir ja in einer Gesellschaft, die halt so weit weg von irgendeinem, was weiß ich, Begriff von Natur ist oder so. Und dann irgendwelche Populationsdynamik-Theorien aus dem Tierreich auf so eine krasse Kulturgesellschaft anzuwenden, kann halt nur falsch sein oder kann auf jeden Fall irgendwie auch seltsame Schlussfolgerungen hervorziehen. Das ist, glaube ich, was bei vielen von diesen gesundheitsorientierten Verschwörungstheorien im Moment halt auch so ein Ding ist. Also halt zu sagen, das funktioniert so im biologischen System, also funktioniert es auch so im politischen System. Und das, was dieses politische System will, weil es ist ja wie ein biologisches, ist eine natürliche Harmonie erzeugen. Und das finde ich einfach falsch, tatsächlich. Ja, und das ist ja auch Romantisierung. Da steckt auch Romantisierung von dieser angeblichen Harmonie drin. Ich finde das immer sehr lustig, wenn Leute diesen Begriff natürlich verwenden. Also in einem anderen Zusammenhang, zum Beispiel mit Ernährung, dass das auch so ein Argument ist. Nein, der Mensch hat im Steinzeitalter auch immer so und so gegessen und deswegen wäre das natürlich und somit besser für uns, jetzt auch uns so zu ernähren. Und das ist einfach für mich so ein Nicht-Argument, weil es eben irgendeinen angeblichen natürlichen Zustand nicht nur romantisiert, sondern auch kreiert, den es nicht so wirklich meiner Meinung nach gibt. Weil was ist der Naturzustand des Menschen? Also wie legt man das fest? Ich finde, das Romantisieren beschreibt es auch echt ganz gut so, ne? Weil den Tod und damit also so eine Pandemie oder ein Virus als unnatürlich zu beschreiben, finde ich jetzt erstmal eher nicht so intuitiv. Das klingt für mich eher wie so ein Argument, was man macht, wenn man irgendwie Angst hat zu sterben. Also Angst um sein eigenes Leben hat, dann zu sagen, so ein Virus ist unnatürlich und der wurde von Menschen im Labor erzeugt, weil sowas passiert ja sonst nicht. Aber gleichzeitig, ja, weiß ich auch nicht, ist halt irgendwie echt auch nur einfach eine schwierige, komplexe Frage, soll diese Natürlichkeit sein? Und ich glaube tatsächlich, dass man einfach diesen Begriff oder überhaupt diese Idee einfach komplett, weiß ich nicht, über Bord schmeißen kann vielleicht. Ich finde es echt schwierig. Und ich fand den Vergleich irgendwie cool, die sprachliche Nutzung von dem Wort natürlich und auch vor allem von dem Wort unnatürlich. Also was ist unnatürlich, was ist natürlich? Irgendwie einerseits ist es halt so eine krasse Zweiteilung, also so eine Binarität irgendwie. Unnatürlich schlecht, natürlich gut. Und dann halt zum Beispiel, dass queere Sexualitäten voll oft als unnatürlich konnotiert werden. Was halt, ne, also, ist es überhaupt nicht so. Selbst wenn man sich irgendwie Sexualitäten oder Familienmodelle im Tierreich anguckt, gibt es da eine Vielfalt. Und deswegen ist das einfach eher so eine Art Kampfbegriff. Also völlig, völlig sinnentleert und eigentlich eher so propagandistisch verwendet. Definitiv. Ich verbinde das auch damit, mit so einer Normativität, Moralismus. Und ich würde mich interessieren, will ich jetzt nicht nachrecherchieren oder so, aber es ist auch interessant, wann das wohl angefangen hat. Ich vermute, dass es sehr weit zurückgeht. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es auch in der Bibel vielleicht auch so ähnlich benutzt wird oder in anderen religiösen Texten generell. Kurzer Side-Note. Ich hatte, das ist übrigens eine meiner, ich glaube, im Gymnasium war das eine meiner Lieblingszeitvertreibe, war den Wikipedia-Artikel zu Sexualität im Tierreich durchzulesen. Der ist richtig lang auf Englisch und es ist so spannend, weil es wirklich eine extreme Vielfalt gibt und auch so einfach krasse Sachen sind, die man sich gar nicht vorstellen kann. Genau das ist, finde ich, so ein geiles Beispiel dafür, wie halt irgendwie dieser Naturbegriff irgendwie auf eine menschliche Kulturgesellschaft übertragen wird und halt so komplett ins Absurde eigentlich gekehrt wird, ne? Also wenn du jetzt irgend so einem Alt-Right-Typen, der halt total homophob ist, sagen würdest, ja, keine Ahnung, es gibt so Tiermodelle, da tragen die Männchen die Kinder aus und dann kümmern sich irgendwie 3 oder 4 oder 5 erwachsene Individuen in einem lockeren Verbund um die Nachkommen, die aber gar nicht deren biologische Kinder sind. Dann soll er mal danach kommen mit irgendwie Homosexualität ist unnatürlich, also was weiß ich. Würde mich interessieren, ob solche Leute und solche auch so religiöse Fundamentalistinnen, ob sie das dann auch als sündig erklären würden, wenn Tiere gleichgeschlechtlichen Sex haben. Ja, weiß ich nicht, kenne mich mit Religion auch nicht so aus. Werden Tiere da überhaupt moralisch beurteilt? Weiß nicht. Also ich habe einfach ein lustiges Bild im Kopf, wie so Fundamentalistinnen auf einem Feld stehen, unter Kühen oder so, die irgendwie lesbisch, also ja, lesbisch ist vielleicht ein bisschen naja, sexuellen Kontakt haben und dass sie dann so irgendwie demonstrieren dagegen und sie verteufeln. Das ist einfach ein lustiges Bild in meinem Kopf gerade. Ja, auf jeden Fall, so viel zum Naturdiskurs, ey. Aber ich finde es total spannend. Also, und ich fand es auch irgendwie sehr spannend, das im Zuge von diesen Verschwörungstheorien und so Gesundheitsideologien irgendwie zu lesen. Ich glaube, es ist schwer, sich ganz davon zu trennen. Und das, da komme ich wieder zu meinem Argument am Anfang zurück mit der Symbolik. Auch in der Umweltbewegung, manchmal stört es mich auch, dieses so Mother Nature, das ist auch aus einer Gender-Perspektive einfach interessant, dass es immer, dass die Natur immer weiblich ist oder unsere Mutter ist. Ein bisschen finde ich das okay, dass sowas wie Warnsignal, vielleicht weniger in Bezug auf die Corona-Pandemie, mehr in Bezug auf so Naturkatastrophen. Ich glaube, zum Teil brauchen die Leute das, um irgendwie Sachen auch emotional sich irgendwie betroffen zu fühlen, aber es kann auch sehr schnell in eine sehr... Ich glaube, man muss es immer relativieren und auch immer sich klar machen, dass es ein Erklärungsmodell ist. Man muss sich bewusst sein, dass man bewusst diese Symbolik verwendet und das auch kritisch hinterfragen. Also mir ist da einfach immer nur wichtig, so eine Abgrenzung zu so faschistoiden Öko-Kram, der dann auf einmal irgendwie sagt, ja, die Schlussfolgerung ist also jetzt, diese und jene Menschen müssen halt sterben, während ich leben kann, was halt nichts mehr mit Natürlichkeit zu tun hat und auch wenig mit irgendwie Umweltproblemen. Und halt auch dieses, also einfach, dass da irgendwie mehr Rassismuskritik rein muss und so, also einfach, ich find's ganz gut, was du sagst, halt, dass einfach irgendwie auf jeden Fall reflektierter gesehen werden muss und ich finde auch ganz wichtig, sich da dann halt auch von so Verschwörungstheorien einfach krass abzugrenzen, also von diesen ganzen, wir werden für, was weiß ich, bestraft, vielleicht werden wir ja auch für den Kapitalismus bestraft, das kann ja auch so anfangen und dann auf einmal ist es aber total abstrus irgendwie und vielleicht auch abgrenzen von, das ist alles eine Verschwörung der Pharmaindustrie und das ist alles ein eingeschworener Personenkreis, keine Ahnung, und das wurde alles im Labor hergestellt, das einfach, dass man da einfach irgendwie eine Abgrenzung schafft und da habe ich das Gefühl im Moment, dass es echt gerade manchmal schwierig ist, so. Gerade auch, wenn man halt irgendwie vielleicht Quarantäne kritisiert, was ich durchaus tun würde. Oder wenn man vielleicht auch durchaus irgendwie so den autoritären Quatsch kritisiert, der jetzt gerade passiert, auch vielleicht aus einer linken Perspektive, und dann irgendwie feststellen muss, dass man dieselben Kritikpunkte, also dieselben Kritikansätze hat, wie halt so rechte VerschwörungsspinnerInnen irgendwie. Das finde ich halt irgendwie einfach gruselig. Ja. Putting thoughts together. eine Sache wollte ich noch sagen. Ich glaube, wir haben vielleicht auch schon am Anfang darüber gesprochen, das ist schon länger her, dass, weil gerade diese Pandemie und dieses Virus so neu ist und Wissenschaft so jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass ständig neue Meldungen kommen oder neue Ergebnisse, also jetzt rede ich spezifisch über so Wissenschaft und wissenschaftlichen Journalismus, dass so wissenschaftliche Ergebnisse oder Ergebnisse von Studien veröffentlicht werden und wirklich, also wirklich überdurchschnittlich häufig auch in den Mainstream-Medien und auch so, keine Ahnung, also dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass mehr Leute das dann auch wahrnehmen. Dass es andererseits interessant ist, so Wissenschaft live mitzuerleben und auch diesen Austausch und diesen Dialog. Aber das ist auch ein bisschen, das hatte ich schon zum Anfang, die Angst, dass das den Leuten, die es nicht gewohnt sind, sich mit Wissenschaft so auseinanderzusetzen, Wissenschaftskritik und vielleicht eher so erwarten, dass die Wissenschaft eine Antwort auf alles hat und sich einig ist, was ja meistens auch mit der Zeit immer mehr passiert, dass es dann sich so einen wissenschaftlichen Konsensus etabliert, die dann von diesen ganzen Nachrichten und Meldungen, die ja auch nicht nur, also jetzt habe ich das bewusst so ein bisschen eingegrenzt, aber es kommt ja auch von allen Seiten, von der Wirtschaft, von der Politik, von der, keine Ahnung, vom Kulturleben, aber jetzt spezifisch auch von der Wissenschaft, dass das vielleicht auch einfach leider bei einigen viel Unsicherheit auslöst, die sie dann mit Verschwörungstheorien stillt. weil viele Menschen so einfache Erklärungen brauchen oder so allumfassende Erklärungen. So ist es ja auch in der Klimadebatte, wobei da der Konsensus schon viel, viel präsenter ist, finde ich, und konsolidierter, dass wenn es irgendwie wissenschaftliche Uneinigkeit über ein Thema gibt, dass Leute das dann oft für ihre Zwecke benutzen und sagen, guck mal, das ist doch gar nicht so. Ja, und ich glaube, das erleben wir jetzt mit dieser neuen Pandemie, weil es eben noch keinen wirklichen Konsensus gibt, weder politisch noch wissenschaftlich noch sonst wie. Voll spannend, und ich glaube auch, dass das jetzt nochmal mehr zunehmen wird, wobei das ja in den letzten Jahren sowieso schon ziemlich krass Zulauf bekommen hat, in seinen vielfältigsten Ausprägungen. Ich glaube, ich finde es halt bei all diesen Sachen irgendwie echt wichtig, wenn man daran Interesse hat oder wenn man sich in einem Umfeld befindet, was sich gerade mit so Umweltgerechtigkeitssachen auseinandersetzt, sich zu informieren, und falls man so Öko-Faschismus-Tendenzen erkennt, die halt irgendwie zu demaskieren oder auch Leute darauf hinzuweisen und sich da irgendwie weiterzubilden. Und ich glaube, dass, ich meine, aus unserer beider Perspektive anscheinend haben wir Lust, darüber noch mehr zu lernen, und ich habe das bisher in so Umweltkontexten auch ziemlich oft vermisst, damit eine kritische Auseinandersetzung zu haben, gerade auch was vielleicht noch die Aufarbeitung von kolonialistischer Vergangenheit angeht oder was Sprachmuster angeht. Und ich glaube, das wäre für mich ein Call to Action. Und das sehe ich aber auch, dass das halt auch Leute machen, auch aus der Umweltbewegung, halt sich mehr kritisch mit den Sachen auseinanderzusetzen. Das ist auf jeden Fall auch ein Bedarf bei mir. Also da gibt es auch sehr große Wissenslücken. Aber ich freue mich auch eben auf Demos zum Beispiel, so Sachen zu Climate Justice zu sehen. Und ich glaube, das mag ich auch daran, an dieser Symbolik mit der Erde und so. Das ist ja auch nicht Verschwörung. Es gibt ja die Erde als Planeten. Das ist, glaube ich, relativ... Die ist nur nicht flach. Naja, da gibt es ja verschiedene Meinungen. Ich habe vorhin mit Säulen darüber geredet und wir haben nämlich überlegt, was gibt es für Redestrategien, und ich glaube, das ist auch was, was man aktiv tun kann bei diesem ganzen Thema. Wenn man mit einer Person reden muss, die so Verschwörungstheorien schiebt, dann zu überlegen, wie man das tut. Vorhin hatten wir in Bezug auf so Flat Earthers, die es ja wirklich gibt, also Leute, die denken, dass die Erde halt flach ist, dass man diese Leute dann einfach mal so denen so Fragen stellen kann, was glaubst du, wie Gravitation funktioniert oder so. Also Flat Earth ist, glaube ich, nochmal ein spezielles Thema. Wobei, ja, also das stimmt schon, ja. Man muss so die Lücken finden. Das Problem bei Verschwörungstheorien ist, dass die oft so konstruiert sind, dass jeder Widerspruch oder jedes Gegenargument als Beweis für die Richtigkeit der Verschwörungstheorie dargestellt wird. Und da kommt man irgendwann, glaube ich, in so eine, wie sagt man, in eine Sackgasse, dass du dann schwer da... Wenn die Leute wirklich, wirklich überzeugt sind, das, glaube ich, ist schwierig, mit Argumenten da irgendwie durchzudringen, leider. Es ist auch wirklich sehr anstrengend, und deswegen habe ich Lust für mich selber, also vielleicht Call for Me for Action, irgendwie gute Gesprächsstrategien irgendwie für mich zu finden, die halt einerseits irgendwie konstruktiv sind und andererseits auch nicht so, dass ich danach total fertig bin, wenn ich irgendwie eine Stunde mit so einer Person mal reden musste. Und manchmal choose your battles ist, glaube ich, auch generell ein guter Tipp. Das ist jetzt, glaube ich, nochmal ein größeres Thema, aber ich meine, die Mainstream-Realität, die große, weiß ich nicht, ich finde, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch, so ist es überhaupt nicht gemeint, aber ich meine nur, dass irgendwie jedes Weltbild oder jede Ideologie ist auch in gewisser Weise eine Verschwörung. Nee, nicht in eine Verschwörung. Ach. Ist eine Ideologie. Also es ist halt ja eine Idee von eine Idee vielleicht von was war es. Ja, ich weiß nicht, genau sagen will, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen abgedriftet gerade in meinem Kopf. Ich habe gestern dazu einen guten Satz gelesen, es war irgendwie von Hannah Arendt. Es gibt halt nicht eine Wahrheit. So, alles, was mir versucht zu verkaufen, dass es eine Wahrheit gibt, das finde ich seltsam und irgendwie vielleicht tendenziell verschwörungstheoretisch. Es gibt halt sehr, sehr viele Varianten von Wahrheiten, die halt komplett von der Perspektive abhängen, in der sich die Person befindet. So. Das finde ich sehr schön. Das gefällt mir. Und dazu zu meinem Weltbild würde ich noch hinzufügen, dass die Welt einfach sehr komplex ist und dass es deswegen auch nicht die eine Erklärung geben kann. Das ist auch ein richtig guter Abschlusssatz für das ganze Thema Nature Strikes Back, was wir ja eigentlich hatten, was jetzt vielleicht ein bisschen erweitert war. Natur ist auch komplex und es gibt nicht eine einfache Wirkungskette, Ursache-Wirkungskette. Unsere Umwelt ist auch ein sehr komplexes System. Und wir sind Teil von diesem System. On the line. Und zwar möchte ich schon wieder eine Petition empfehlen, weil es so schön einfach von zu Hause geht. Vor allem für Leute in Berlin spannend. Ich glaube, das ist eine Berliner Petition. Und die heißt Faire Straßen, also gerechte Straßen. Und da geht es so um Automobilverkehr zu begrenzen und bessere Infrastruktur für Fußgängerinnen und für Radfahrende. Das ist von der Organisation Changing Cities. Ich weiß nicht so viel über die Organisation, aber was ich so unmittelbar oberflächlich lesen konnte, fand die ganz cool. Also ich glaube nicht, dass sie so super suspekt sind. Ich glaube, jetzt ist eine gute Chance, eben diese Verkehrswende anzustoßen und unsere Städte lebenswerter zu machen. Vielleicht bei mir noch der Call to Action. Nach wie vor finde ich es natürlich immer gut, irgendwelche Sachen so positiv zu verändern an dem Zustand, in dem wir leben, aber auch nicht zu vergessen, dafür zu kämpfen, dass sich das System ändert, in dem wir leben und irgendwie zu einem gerechteren System wird. Und da wollte ich nur darauf aufmerksam machen, dass, falls Leute gerade irgendwie wenig zu tun haben oder halt mehr Zeit haben, dass es eigentlich ziemlich viele Online-Angebote inzwischen auch gibt und für BerlinerInnen vielleicht auch interessant. Der Stressfaktor zum Beispiel hat jetzt auch so Online-Termine, in die man gucken kann. Falls man gerade nicht so gut vernetzt ist, kann man sich zum Beispiel Workshops anhören. Ging jetzt alles eher so in Richtung Bildung. Genau, aber das ist, glaube ich, auch echt einfach wichtig, um eine Basis zu haben, um Sachen zu verstehen oder auch zu ändern. Und das ist ja auch ein Thema, wo schlauere Leute viel geschrieben haben. Im Gegensatz zu unseren anderen Folgen, wo wir definitiv die Expertinnen sind, ist bei diesem Thema, kann man auch von anderen Leuten was lernen. Und ganz wichtig ist auch beim Thema selbstständige Medienproduktion und Podcasts, die eigene Intelligenz nicht zu hoch, aber auch nicht zu gering einschätzen. Ja, kommen wir zu unserem nächsten Segment, Gehirndünger, wo wir Sachen empfehlen, die wir gut finden. Ich habe nicht so wirklich was so Gehirnmäßiges, aber gerade finde ich den Frühling richtig schön und es wächst auch viele, es wachsen mehr Sachen draußen und gerade wächst zum Beispiel der Bärlauch. Das ist richtig schön, zum Beispiel Bärlauch sammeln zu gehen und das tut Körper und Seele gut. Das passt auch richtig gut zu unserem Motto, Nature Strikes Back irgendwie. Abgesehen vom Kräutersammeln, was ich auf jeden Fall auch immer gut finde und auch wissenswert, und wenn ihr die Möglichkeit habt und irgendwie in eurer Umgebung was wächst, fände ich es auch gerade total gut, Sachen zu lesen und habe gerade irgendwie so verschiedene Sachbuch-ähnliche Sachen mir vorgenommen oder Zeitschriften oder Zeitungen. Und dann musste ich aber echt feststellen, dass es mir zu viel wurde. Und deswegen ist meine Form von Gehirndünger jetzt, dass ich heute Abend einen Sci-Fi-Utopie-Roman anfangen werde, mal wieder, und ich freue mich schon voll. Und ich weiß noch nicht, wie er wird, aber ich kann ja kurz sagen, wie er heißt. The Left Hand of Darkness von Ursula K. Le Guin. Es ist auch gut, Non-Fiction als Gehirndünger zu benutzen. Ja, Eskapismus ist manchmal so notwendig. Und es ist ja nicht nur Eskapismus. Wir haben letzte Woche eine ganze Folge voll über Sci-Fi gesprochen. Also ich will das gar nicht kleinreden. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Segment. Virtual Hug, or for those who are not comfortable with that, Virtual Fist Bump. Wo wir über, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben kann, Ways of Coping with Crisis. Ja, ich kann ja mal anfangen. Es ist gerade Pandemie und es wird ja auch noch eine Weile Pandemie bleiben. Und ich habe einfach irgendwie in den letzten Wochen echt an verschiedenen Punkten immer mal wieder gemerkt, dass mich das schon auch irgendwo fertig macht. und konnte diese Gefühle aber gar nicht immer zulassen. Und habe gemerkt, dass es mir voll hilft, die auch nicht die ganze Zeit zuzulassen, aber manchmal. Eine andere Sache, die irgendwie gerade total schön für mich heute war und ich einfach mal teilen will, ist, dass ich halt irgendwie auch ein paar so persönliche Konflikte mit Leuten halt auch gerade irgendwie konstruktiv bearbeiten konnte und dass dieses Gefühl von Stillstand, was ich hatte davor, halt so, dass irgendwie die Zeit so ein bisschen gefriert, auch weil wir unsere Beziehung nicht mehr so doll pflegen können und nicht so im echten Leben ohne Technologie pflegen können, dass es für mich total wichtig war, da mich drüber hinwegzusetzen. Das ist für mich auf jeden Fall heute den Tag enorm verbessert hat und glaube ich auch andere Tage verbessern wird. Genau. Das freut mich. Ich weiß nicht, ob ich mir Neues sagen kann. Ich glaube, es ist fast jede Woche so, sind das die gleichen Sachen, die mir helfen. Also auch Gespräche, Leute sehen, musizieren, gern am liebsten mit anderen zusammen und viel einfach den Frühling genießen. Ich weiß nicht, wie die Welt aussieht, wenn diese Folge rauskommt, aber gerade ist so politisch in Deutschland zumindest geht es so in die Richtung, dass diese Maßnahmen langsam gelockert werden sollen und das ist jetzt so das große Thema. Da finde ich das wichtig, auf einer politischen Ebene, aber auch auf einer persönlichen Ebene, das auch kritisch irgendwie, so wie den Lockdown kritisch zu beobachten war, ist, finde ich, wiederum die Öffnung der Gesellschaft auch sehr kritisch zu verfolgen. Und es ist, glaube ich, auch eine gute Chance so zu merken, jetzt wenn Sachen vielleicht wiederkehren, die eine Weile ausgeschaltet waren oder gestoppt waren, jetzt die Uni oder die Arbeit oder bestimmte Menschen, die man lange nicht gesehen hat oder was auch immer das ist, finde ich, ist eine gute Zeit, das so mit frischen Augen, das glaube ich ist kein deutsches Begriff, aber das so bewusst wahrzunehmen und bewusst, also so kritisch zu reflektieren, welche Sachen tun mir gut, welche Sachen tun mir nicht gut und welche, also auch natürlich gesellschaftlich gesehen, aber in diesem Segment soll es höchlich bleiben. Ich verstehe die Sehnsucht nach Normalität, weil ich glaube, das bringt uns auch viel Geborgenheit, aber ich finde es auch wichtig, diese Normalität zu hinterfragen. Wenn man die Möglichkeit nicht hat, ist das aber auch voll in Ordnung. Das finde ich immer nur wichtig, weil ich habe gerade das Gefühl, dass halt auch viele Leute mit dieser Zeit irgendwie halt auch überfordert sind. Dann muss man es vielleicht nicht unbedingt machen. Ich glaube, dieses Segment, das ist so immer ein bisschen ein Monolog an mich selbst, weil ich immer das sage, was ich gerade brauche oder was ich gerne hören möchte, was auch okay ist, aber es ist vielleicht gut, das transparent zu machen, dass es wirklich so sehr persönlich ist. Deswegen vielleicht auch noch von mir was Persönliches. Ich habe gerade eine Nachricht von meinem Bruder bekommen, dass er genäht hat. Das ist lustig, weil ich nähe eigentlich immer und das finde ich aus einer Gender-Perspektive manchmal fragwürdig. Aber es freut mich, dass gerade Leute handwerkliche Sachen machen und lernen und das freut mich auch. Freut mich auch voll für mich selbst und ich hatte auch gestern ein Gespräch mit einer Freundin, die mir ganz viel Kram erzählt hat, was sie so macht und das fand ich irgendwie mega cool. Also falls ihr Möglichkeiten habt, so handwerklichen Kram zu machen, ich finde das persönlich echt immer sehr, sehr schön. Ich finde, es sind auch nicht zu unterschätzende Fähigkeiten, die man damit entwickelt, die auch Unabhängigkeit befördern und also wenn ihr Bock habt, euer Fahrrad zu reparieren, gibt es ganz viele Anleitungen für Do it together or die. DIT or die. Woher kommt dieses or die? Ist es nur ein Wortspiel oder hat das irgendeine Bedeutung? Weil ich finde das ziemlich hart. Oder vielleicht ist es einfach Punk und ich verstehe das nicht, weil ich nicht Punk genug bin. Du bist genauso Punk, wie du sein willst, würde ich sagen. Und ich glaube, es kommt aus dem Punk tatsächlich. DIY or die ist, glaube ich, so ein Sprichwort. Und ich kenne die Abwandlung noch. DIT, do it together. Und ja, es ist relativ heftig, aber ich glaube auch, dass es richtig gut ist, Sachen selber bzw. im Kollektiv machen zu können. Das auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr es bis jetzt geschafft habt. Wir freuen uns, wie gesagt, wie immer über irgendwie Anmerkungen und Kritik und Feedback. Und es war vielleicht jetzt auch offensichtlich, wir haben das jetzt einfach mal genutzt, um uns auch selber ein bisschen mehr zu den Themen zu belesen oder halt auch im Gespräch mehr darüber zu erfahren. Wir freuen uns deswegen auf jeden Fall auch über Kritik und auf jeden Fall auch über mehr Ressourcen. Falls es irgendwer hört und falls irgendeine Person Lust hat zu antworten, kann man das auf unserem Blog mit der Kommentarfunktion tun. Und ansonsten sag ich mal, stay angry, wa? Stay angry, yeah! Or die!